Herzlich willkommen zum Genusscast. Ja, herzlich willkommen. Heute ist Samstag, der 17. März 2018. Wir befinden uns im Phonodrom und vor uns hat der Maha diesmal aufgetischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das haben wir, ja. Ich habe Spezialitäten hier aufgetischt, die wir aus Mallorca mitgebracht haben, denn wir waren auf Mallorca. Ja, mittlerweile schon das, wie vielte Mal? Das vierte Mal. Das vierte Mal, genau. Wir machen das in der Gruppe, um eine Woche zu entspannen und etwas dem kalten Wetter zu entfliehen. Genau. Was diesmal auch wirklich nötig war, weil als wir in Berlin abgeflogen sind, war es ja irgendwie minus 8 Grad. Mhm. Und hatten dann glücklicherweise auf Mallorca dann weit über plus 16, 17, 18, 20 Grad. Das heißt, also doch ein signifikanter Unterschied zu Berlin. Das kann man sagen. Und auch heute ist Berlin kein zu empfehlen bei minus 3 Grad und ja, wirklich eiskalt. Wir haben die Heizung hier schon angestellt, trotzdem ist es noch frisch. Naja. Also ich habe heute echt wieder meine Hardcore-Winterjacke rausgeholt, weil das wäre, glaube ich, nicht gegangen sonst. Mhm. Mhm. Ja, wir wissen auch nicht genau, wie die Zukunft des Phonodroms, wie es darum bestellt ist. Genau, wir sind da noch in Gesprächen. Das Ganze, also Ziel ist es natürlich weiterhin hier drin zu bleiben und nicht umzuziehen. Aber das wird sich alles nächste Woche nochmal herausstellen. Ja, naja, also unsere Vermieter, sind ja jetzt so Untermiete, die geben ihr Geschäft auf. Und jetzt ist halt die Frage, mieten wir das Ganze, dann wäre das aber zu groß und so. Naja, also falls uns jemand helfen kann und noch eine Möglichkeit sucht für ein Büro oder ein Podcast-Studio in Berlin, wir brauchen noch Mitstreiter, genau, wenn wir das ganze Ding übernehmen, ja, was nicht unattraktiv wäre, weil das hier gut liegt und weil wir jetzt hier schon uns etabliert haben. Ja, aber wie gesagt, die Kosten sind dann natürlich höher. Wir können das nur machen, wenn wir uns mit jemandem teilen. Genau. Ja. Dazu aber auch demnächst mehr. Ja, demnächst mehr. Genau. Ja, dennoch haben wir heute schon ein bisschen, oh guck mal, wie der Käse da ausläuft. Ja, das Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Aber wir müssen davon gleich was essen. Ich glaube, wir müssen damit anfangen, sonst krabbelt der gleich vom Tisch runter. Sonst läuft uns der Käse im wahrsten Sinne des Wortes weg. Gut, dann fangen wir mit dem Käse an. Also hier, ich nehme mal hier so ein, wir waren wie gesagt auf Mallorca und haben ein paar Sachen mitgebracht hier, Spezialitäten aus Mallorca, nicht nur aus Mallorca, also auch Spezialitäten, die aus Katalonien im weiteren Sinne kommen, beziehungsweise was den Wein angeht und diesen Käse angeht, die kommen aus Spanien. Der Käse kommt aus Extremadura und der Wein kommt aus Rioja. Jetzt erstmal zum Käse. Genau, das ist vielleicht die Spezialitäten. Vielleicht muss man noch zwei Sätze dazu sagen. Das sind auch die, wir fahren immer eine Woche auf Mallorca mit einer Gruppe. Und das sind so die Spezialitäten, die wir alle gerne mögen. Und darf ich das schon mal anreißen? Natürlich. Jetzt also, darfst du das gleich essen. Du musst es schnell essen. Sonst läuft das davon. Läuft es davon? Ja, sehr lecker. Ich esse auch mal was davon. So. So, jetzt kann ich auch wieder sprechen. Ja, sprich. Genau. Währenddessen bin ich hier nach Camp. Das sind die Spezialitäten, die wir auch gerne, wenn wir auf der Insel sind, gerne zu uns nehmen. Und uns, glaube ich, auch in der einen Woche uns daran wirklich satt essen. Und da gibt es halt so ein paar Spezialitäten, die zwar auch in Deutschland zu bekommen sind, gerade der Käse, aber preislich dann noch unattraktiver ist als Das kostet das Doppelte in Deutschland. Genau. Als schlicht und ergreifend. Und vielleicht kannst du was zu dem Käse mal sagen, Maha, was für ein Käse es ist. Und ja, Der Käse kommt aus Cáceres, also Extremadura, und der heißt Casar, was wahrscheinlich von Casarius oder Casearius, weiß nicht genau, also sowas wie Käseleib kommt, und da heißt auch Torta del Casar. Und der besteht aus Rohmilch, und zwar Schafsrohmilch. Und ja, im Grunde kommt da nur Salz dazu und dann ist das schon fertig eigentlich. Den gibt's so als Torte. Die Torte schneidet man an und dann löffelt man praktisch das Innere, was natürlich sehr flüssig ist, raus. Und das Ganze isst man auf Brot oder wie wir das hier tun, auf Galettes. Galettes sind natürlich jetzt wieder eine mallorquinische Spezialität, da sagen wir gleich noch mehr zu. Ja, und der Käse schmeckt natürlich sehr schmackhaft und ist auch geruchsintensiv, weil er eben doch sehr reif ist. Mhm. Und ja, und das ist eben eine Spezialität aus der ärmeren Gegend Spaniens. Man muss halt dazu sagen, dieser Käse ist definitiv nichts für Käseanfänger. Also wer sich in der Liga Butterkäse und Gouda mild befindet und das gut oder das mag, ist dieser Käse definitiv zu extrem. Diesen Käse sollte man auch nicht im Kühlschrank lagern. Der muss natürlich bei Zimmertemperatur etwas sich verflüssigen. Wenn man den im Kühlschrank lagert, kann man quasi ein separates Fach einrichten, weil der ganze Kühlschrank riecht danach. Ich habe ihn jetzt in einen Topf auf dem Balkon. In kalten Jahreszeit geht das natürlich. Zur warmen Jahreszeit geht das nicht. Aber das ist jetzt der Vorteil der Minustemperaturen. Da kann man das machen. Mhm. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Und selbst da habe ich ihn noch in einer Plastiktüte, der war ja nun vollkommen zweimal in Plastik, also einmal eingeschweißt in Plastik, dann darum, in Plastikfolie, dann darum nochmal so Alufolie, nicht Alufolie, Frischhaltefolie. Und dann roch es immer noch. Doch, ja. Und das Ganze noch in einer Plastiktüte fest verschlossen, das Ganze wiederum dann in einem Topf und um den Topf nochmal eine Plastiktüte und trotzdem roch es. Also der ist wirklich so intensiv, der bahnt sich seinen Weg. Der bahnt sich seinen Weg, ja, und ist jetzt auch schon sehr flüssig, sehr gereift. Ich weiß gar nicht warum, denn es war eigentlich immer kalt. Gut, als wir angekommen sind, war 16 Grad. Wahrscheinlich hat das den Kick gegeben. Und dann war aber sofort wieder kalt. Und also eigentlich ist er gut kühl gehalten worden, aber er ist eben doch schon sehr, sehr reif. Ja. Es ist im Geschmack her sehr intensiv. Also es ist wirklich ein sehr, sehr stark gereifter Käse. Man merkt halt, dass es halt diese typische Rohmilchnote halt mit sich trägt und dass er halt auch vom Geruch her riecht eigentlich schlimmer, als er schmeckt. Also ich finde, er schmeckt fantastisch. Ja, das definitiv. Einen ganz tollen Geschmack, finde ich. Also man merkt auch diesen Rohmilchcharakter und diesen Schafsmilchcharakter. Also sehr, sehr gut. Also ist natürlich auch ein Schimmelkäse, hat einen Schimmelmantel. Der Schimmelmantel ist weißer oder brauner Schimmel, ein bisschen mit so einem rötlichen Stich, also da ist offensichtlich auch sind so Rotschmierbakterien wohl auch drin. Also wirklich viel Schimmel, aber innen ist er ganz weich und schimmelfrei eigentlich und wirklich sehr lecker. Die Leute streiten sich, also in den Anleitungen, die man so findet, wird immer gesagt, diese Schale wird abgemacht. Ja, also man kann die auch essen. Also ist natürlich schon auch geschmacklich sehr intensiv. Also ich glaube nicht, dass man sich da was vertut, wenn man die mit isst. Aber das Wesentliche ist halt das Innere des Käses, also dieses Herz des Käses. Und kann man auch ansehen, wir haben ja hier auch die entsprechenden Abbildungen von der Webseite. Da sieht man halt, wie das so serviert wird. Da immer auf Brot. Wir haben jetzt hier so Galettes. Kann ich auch mal ein Foto von machen, von den Galettes. Da sind wir dann wieder auf Mallorca. Also dieser Käse ist natürlich nicht aus Mallorca, sondern wie gesagt Extremadura. Und ja, also Mallorca gibt's auch Käse, aber nun ist Mallorca nicht so die Käsehochburg. Das ist natürlich ganz klar. Die Insel ist relativ klein. Und es gibt zwar Schafe, aber wir haben ja auch welche gesehen, direkt bei uns. Aber natürlich jetzt nicht so viel, dass man da wirklich sehr, sehr viel Milch, Schafsmilch produzieren kann. Kühe brauchen natürlich viel Platz, die gibt es dann weniger auf der Insel. Dann eher die schwarzen Iberico-Schweine. Aber aus Schwein macht man keinen Käse. Aus Schweinsmilch macht man keinen Käse. Ja, und von daher ist ja natürlich das Ganze mit der Käseproduktion so ein bisschen eingeschränkt. Also es gibt mallorquinischen Käse wohl, aber wir haben jetzt den eben aus Südspanien oder Südwestspanien genommen, also Extremadura. Ja. Auch in den Supermärkten kriegt man natürlich, also ist schwer in den Supermärkten, wo wir uns aufgehalten haben, wirklich echten mallorquinischen Käse zu bekommen. Mhm. Ja, ja. Obwohl wir ja in einem Supermarkt immer einkaufen, Carrefour, der auch so eine richtig Wert darauf legt, auch die lokalen Spezialitäten zu machen. Ja, das stimmt. Aber es ist doch relativ schwierig, einen lokalen Käse zu bekommen. Andere lokale Spezialitäten kriegt man natürlich in diesem Supermarkt sehr gut. Also ist auch der ist sehr, sehr gut sortiert, sehr, sehr groß auch zu dem, was wir immer regelmäßig fahren und die mallorquinischen Spezialitäten dort kaufen. Und wir haben auch uns schon durch die einige Regale schon durchgefuttert, um halt doch dann das beste Produkt da herauszufinden über die letzten 4 Jahre. Mhm. Und da haben wir auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also auch, wenn man in den Premium-Bereich geht, gerade bei Wein und bei Iberico-Schinken kann man auch sehr, sehr stark enttäuscht werden. Ja, man kann enttäuscht werden. Das stimmt. Also wir haben gerade, glaube ich, beim Wein verschiedene Enttäuschungen erlebt. Also es wird schon Wein produziert auf Mallorca. Aber naja, also wenn man gerne so einen sehr kräftigen Wein haben möchte, wie wir das jetzt hier auch trinken, also Rioja, dann ist man, glaube ich, auf Mallorca nicht so gut aufgestellt. Das sind dann doch eher leichtere Weine. Ja, und wie gesagt, also haben wir auch natürlich getrunken. Also wir haben nicht nur im Supermarkt gekauft, wir waren auch auf dem Markt. Da kommen wir gleich noch drauf. Die Wurst, die ich hier habe, die gibt es natürlich auch auf dem Markt. Auch das Gebäck. Und wir waren auch in Spezialgeschäften. Ja. Also zum Beispiel dieser Mandellikör, den ich hier habe, der ist aus einem Spezialgeschäft, wo vor allen Dingen Salz verkauft wird. Also Salz ist ja ein wichtiges Produkt von Mallorca. Salz. Und da gibt es halt einen Ort, der heißt sogar Salinen oder genau. Die Salinen, Ses Salines. Und in Ses Salines gibt es halt einen Laden, Jum de Sau heißt der, also Nichte des Salzes. Und da gibt es halt verschiedene mallorquinische Spezialitäten. Da habe ich die Galettes gekauft und auch den, diesen Likör. So, jetzt zu den Galettes. Dazu kann man auch was sagen. Galettes sind halt Kekse, aber es sind salzige Kekse. Diese sind mit Rosmarin und die wurden auf Mallorca produziert, weil die lange haltbar sind. Ja. Und das ist halt wichtig, wenn man auf dem Meer fährt. Und die Mallorquiner oder von Mallorca aus ist mal viel auf dem Meer gefahren. Letztlich ja auch nach in die Karibik. Wir hatten das ja schon mal. Die spanische Rum-Tradition im Grunde ist aufgebaut worden durch Katalanen und da waren natürlich auch Mallorquiner beteiligt. Also katalanisch wird eben noch auf Mallorca gesprochen, obwohl Mallorca nicht zu Katalonien gehört, sondern eine eigenständige autonome Region ist. Und da werden halt solche Galettes hergestellt, die heißen Galettes de Vachel, also Schiffskekse oder auch, hier steht drauf, Moment, Galletes Marineres, Matrosenkekse. Die sind halt für die Schiffsfahrt unabdingbar, weil die sich halt lange halten und trocken sind. Genau. Die schmecken so natürlich zu trocken, aber mit Käse oder auch insbesondere mit Wurst. Es gibt da eine Wurst, die wir jetzt hier nicht haben. Die Sobrasada ist aber in unseren Shownotes, das ist so eine Art Schmierwurst. Mhm. Die schmiert man dann eben auch da drauf und dann schmeckt das eben erst so richtig gut. Genau. Das ist halt so eine streichfähige Rohwurst. Ja. Aus Mallorca, aus Schweinefleisch, typisch weiße Speck und Paprikapulver, darum auch diese starke rote Farbe. Lässt sich vielleicht so ein bisschen bei uns vergleichen mit so grober Mettwurst, würde ich sagen. Ja, ja. So. Ist die Frage, was du mit Mettwurst meinst. Das ist ja je nach Region, versteht man ja was anderes darunter. Mhm. Also für mich so diese typische Streichmettwurst, die es halt so gibt. ist aber etwas fester. Aber so von der Farbe und von der Konsistenz kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und das ist ja auch eine. Das, was bei dir Mettwurst heißt. Heißt woanders? Heißt bei mir Schmierwurst. Schmierwurst, okay. Mettwurst ist halt keine, bei mir keine streichfähige okay. Wurst. Sondern so ein bisschen wie so eine grobe, nicht ganz feste Salami. Ah, okay. Also die Wurstbezeichnungen sind leider regional unterschiedlich. Also wie gesagt, Schmierwurst bei uns, das ist es. Es besteht eigentlich eben aus Fleisch, im Grunde Fleischreste, die dann zerstampft werden und mit Fett und Paprikapulver dann in Därme abgefüllt werden. Und das gibt dann sowas Schmieriges. Sobrasade ist eigentlich die Supersatte. Die supersatte Wurst, weil die eben sehr nahrhaft ist und man wenig braucht und schon satt ist. Und das kommt eben auf diese Kekse drauf. Die Wurst kann man auch auf Reisen mitnehmen, ist dann gut haltbar. Aber für Leute, die mit dem Flugzeug reisen, ist Sobrasade nicht ins Handgepäck, denn die zählt als Flüssigkeit und wird dann einkassiert. Und das ist natürlich schade, wenn man so eine Sobrasade vom Iberico-Schwein kauft, die ist nicht ganz billig. Und wenn die dann am Flughafen hängen bleibt, ist das wirklich schade. Ja, wir sagen vielleicht was zum Wein, der übrigens fantastisch zu diesem Käse schmeckt. Also das ist wirklich nochmal eine echte Offenbarung. Der Wein ist aus Rioja und zwar aus dem Teil Riojas, der zur Provinz Alava gehört. Also schon praktisch Teil des Baskenlands ist, aber außerhalb des baskischen Sprachgebiets, nicht die Weinbauregion. Dieser Wein stammt von einem Winzer, der heißt nun auch noch gerade Julian Madrid. Also Madrid wie die Stadt. Und das ist natürlich der Gegenentwurf zu dem dezentralen Spanien, zu dem eben Katalonien und eben auch Mallorca gehört. Dennoch ist natürlich die Region Rioja auch nicht gerade Madrid, sondern dezentral. Und dieser Wein ist ein Spitzenwein, der in einem Spitzenweinpaket war, das Jahreszeitenabonnement des Bayer Weinkellers, Herbst 2017. Und zwar ist er aus dem Jahr 2011, Julian Madrid Reserva, Bodegas Casa Primicia. Eine ganz kleine Kellerei ist das, die diesen Wein herstellt und das ist von einem alten Weinberg und zwar besteht der aus Tempranillo und Cabernet Sauvignon. Also dort, das ist dort auf dem Weinberg und das wird natürlich auch hier verwendet für die Herstellung dieses Weins und der kostet im Einkauf so 16, 17 Euro. Natürlich etwas billiger, wenn man ihn hier im Genusspaket dann bestellt und ist wirklich außerordentlich gut. Ein sehr, sehr dunkler Wein, also praktisch schwarz, kann man wirklich sagen. Sehr kräftig, wenn er ein bisschen geatmet hat. Mhm. Er hat auch so eine vanillige, so süßliche Note, ne? Süßliches Bouquet. Ein sehr angenehmen Geschmack, passt halt wunderbar. Zu Käse. Schon Geschmack ist so ein so eine Note drin, die mich an irgendein Gewürz erinnert. Kann es nicht genau festmachen. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Es hat so ein bisschen was Zimtiges oder Nelkiges. Also ja. Nelke, Zimt. Das passt. Jetzt habe ich es. Ja, doch, Nelke, das kann sein. Mhm. Das kommt irgendwie. Da kommt da irgendwie durchgeschwappt, dieser Geschmack. Mhm. Ja. Ich finde, im Abgang ist er sehr alkoholisch. Mhm. Aber auch sehr lange. Also sehr, sehr lange im Abgang. Mhm. Und. Ja, also wirklich sehr, sehr toll. Sehr kräftig. Also ist wirklich ein guter Essensbegleiter. Ja. Oder auch mal abends ein Glas vom Kamin. Das geht auch. Mhm. Hatten wir ja auch. Den einen oder anderen Abend ja. Ja, wir hatten da ja einen Kamin, das war sehr schön. Man konnte also tagsüber so ein bisschen in der Sonne sein, draußen und dann sich im Kamin zusammenfinden, das war schon sehr, sehr angenehm. Also ja. Die Temperaturen sind natürlich tagsüber, wenn die Sonne scheint und man in der Sonne sitzt, sind es schon 20 Grad zu dieser Jahreszeit. Also dieses Jahr war auch das kühlste Jahr von allen, wo wir waren. Ja, das stimmt. Obwohl wir eigentlich eine Woche später waren wie sonst, aber die Woche davor, wo wir waren, waren noch auf Mallorca noch Minustemperaturen, was auch sehr selten ist. Mhm. Und als wir angereist sind, war quasi gerade die Minustemperaturen vorbei und das normale Märzwetter begangen. Mhm. Und dadurch auch so ein bisschen die Mandelblüte, die war also auch deutlich zu sehen, die beginnende Mandelblüte. Die ist sonst etwas früher, aber also sonst ist im März, das sind schon weiter fortgeschritten und alles blüht, aber es ging jetzt gerade los. Aber das ist natürlich auch sehr nett. Also das ist eigentlich die richtige Zeit für Mallorca. Und natürlich in den Abendstunden der Nacht ist es doch relativ kühl, hat 8 bis 12 Grad nachts sind es dann schon. Und dann ist natürlich, wenn man in den Abendstunden da sitzt, dann mit so einem Kamin natürlich auch sehr schön. Ja, sehr, sehr angenehm. Da natürlich die vielen mallorquinischen Häuser über keine richtige Zentralheizung verfügen. Ja. Keine richtige Heizkultur, aber zum Glück gibt es halt Kamine. Und da haben wir halt uns dann abends vorm Kamin eingefunden und haben dann interessante Gespräche geführt. Ja, genau. Ja, also noch mal ein bisschen zu Rioja. Du bist da so ein bisschen dazwischen geraten. Ja, Entschuldigung, aber ich wollte Rioja ist das berühmteste spanische Anbaugebiet natürlich. Und die hatten sogar bis 1980 das Monopol auf die Erstellung von Rotwein in Spanien. Bis in die 80er Jahre hinein. Und dann aber auch durch die zunehmende Konkurrenz, da sieht man, dass es groß ist. Also es gibt ja dann andere vom Duero. Das ist ein ganz, dann also ein neues Weingebiet in Spanien. Valdepeñas macht Rotwein und sogar Mallorca. Aber man hat, also die Konkurrenz hat dann doch einen positiven Druck auch ausgeübt und man hat sich dann vielleicht auch mehr Mühe gegeben. ja, also die Region Rioja liegt halt im Norden an dem ganzen Baskenland, also am Ebro. Sehr, sehr große Rebfläche, insgesamt 61.000 Hektar. Wow. Also richtig groß. Und 250 Millionen Liter Wein werden dort produziert. Und 85% sind halt Rotwein. Inzwischen gibt es also auch ein bisschen Rosé und Weißwein aus dem Rioja, aber es ist vor allen Dingen der Rotwein. Und der ist deshalb so gut, weil es dort einmal gute Sonneneinstrahlung gibt und dann aber auch sehr interessante Böden. Also es gibt dort roten Lehm und es gibt gelbe Schwemmlandböden. Aber es gibt eben auch Kalk. Und Kalkböden. Und das ist natürlich dann auch noch besonders gut. Das sind sehr gute Bedingungen für den Weinbau. Hinzu kommt, dass der Wein auf Terrassen meist angepflanzt wird, was natürlich dann auch leichtere Ernte ermöglicht und auch schon den Einsatz von Maschinen, obwohl eigentlich immer noch vor allen Dingen das durch Saisonarbeiter gemacht wird. Saisonarbeiter, die eben zum Teil auch aus Afrika kommen. Und dann liegt eben die Weinlese hier an. Und dadurch, dass eben viel dann auch von Hand gemacht wird, das ist natürlich dann auch gut für die Qualität. Und ich denke, in Europa, der französische Wein so hochgelobt, der ist ja auch gut. Und dadurch, dass in den großen Weinbaugebieten in Frankreich eben sehr viel maschinell gemacht wird, lässt dann vielleicht auch die Qualität so ein bisschen nach. Und das haben wir in Spanien noch nicht so, wo sich das jetzt auch dort ausbreitet, weil eben durch die Terrassen die Möglichkeit besteht, dort auch Maschinen einzusetzen. Mhm. Und die Weine sind oft sehr alkoholisch. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser hier ist. 14%, ja. Sieht man im Glas auch. Da bilden sich halt diese auffälligen Schlieren, wenn man da so ein bisschen hin und her bewegt, die eben auf den Alkohol verweisen. Und eben hier diese Mischung aus dem Panini und Cabernet Sauvignon, soll, glaube ich, ich weiß nicht, ob noch was anderes dabei ist. Da müsste man jetzt mal direkt auf die Flasche gucken. Nö, da steht nichts. Dass sie da halt eben diese dunkle Farbe hinbekommen haben. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, die Farbe kommt durch den Cabernet, oder? Ja, Cabernet Sauvignon. Ja. Ja, so ein bisschen könnte da auch Shiraz oder so dabei sein, aber das ist nicht hier angegeben. Also. Gut, du darfst ja bis zu 12% beimischen in Spanien, ohne dass du es etikettieren musst. Ne? Also du kannst eine quasi schönen dadurch und dementsprechend ja, musst du es halt nicht mit angeben. Aber geschmacklich sehr, sehr gut. Sehr gut, ja, sehr ausgewogen. So. Und jetzt muss ich aber doch noch was zu den Keksen sagen, ja, weil ich noch nicht alles erzählt habe. Das ist immer so, ich hatte eigentlich mehr rausgesucht vorher. Es gibt noch ein paar, ich weiß nicht, ob ich das verlinkt habe, sonst muss ich das noch tun. Nee, ich habe es, glaube ich, noch nicht verlinkt. Zu den Keksen. Also die heißen auch, also die heißen Galletas Dolly, also wie heißt es, Öl. Kekse, weil eben da auch Öl drin ist, das schmeckt man auch durch. Öl gibt es natürlich auch auf Mallorca. Olivenöl, genau. Olivenöl. Klar. Und die heißen auch von der Herkunft her Galletas oder Galletes, je nachdem. Also es gibt beide Möglichkeiten mit dem palatalisierten L und mit dem einfachen L. Also Galletas aus Inca, Galletas Dinka. Inca ist ein Ort mitten auf der Insel, wo die also auch besonders herkommen. Und da gibt es halt eine Firma, die das herstellt, die ganz bekannt ist. Die sind natürlich jetzt nicht daher, die sind aus einem anderen Ort, da wo wir praktisch gewohnt haben, in der Nähe, Muro. Aber meistens kommen die aus Inca, also Muro ist noch nicht so weit weg von Inca. Ist ja alles auf der Insel nicht so weit. Und Inca, ja gut, Inca hat eine Firma besonders, das ist die Firma Kelly. Kelly, Q-U-E-L-Y geschrieben, aber der Name geht tatsächlich auf Grace Kelly zurück. Genau, wegen der englischen Besatzung noch, ne? Ja, die derjenige, der die Firma gegründet hat, war irgendwie, so heißt es, ja, die Gründer mochten diese Schauspielerin besonders und haben deshalb den Keks nach ihr benannt. Und deshalb heißen sie eben auch auf Katalanisch Kellys. Kellys dann manchmal auch katalanisch geschrieben, Q-U-E-L-I-S. Und nicht mit Y. Die Firma heißt eigentlich mit Y, aber wenn man einfach von den Keksen spricht, sagt man Kellys mit I am Ende. Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen der generische Name für diese Kekse geworden. Ja. Also die sind halt wirklich sehr bekannt auf Mallorca. Deshalb habe ich sie auch gekauft. So alleine schmecken sie ein bisschen trocken, aber man muss was drauf tun. Genau. Aber ist halt für zum Dippen und zum Essen optimal. Das ist ja auch eh so die Kultur auf Mallorca. Genau. Auch wenn man das halt typischerweise zum Essen bekommt vorab. Kriegt man ein paar Oliven, ein bisschen Olivenöl und nicht gesalzenes Brot. Und dann kann man halt auch da ein bisschen dippen. Also das Olivenöl ist natürlich hier schon drin in den Keks. Ne? Ja, sollen wir zu was anderem übergehen oder möchtest du noch was? Ich würde gerne mal einen Löffel voll mal Käse haben, bitte. Ja, nimm noch mal. Ich nehme mal noch einen Löffel Käse. Da ist pur nochmal, weil auf dem Brot ist das natürlich schon auch sehr intensiv. Stimmt, vielleicht sollte ich auch mal pur nehmen. Käse essen, das stimmt schon. Und da unten drunter ist auch ein bisschen bröckliger. Also der ist nur. Ja, ja klar, oben. Der ist nur oben flüssig. Ja. Aber da muss man halt noch ein bisschen warten, bis der untere auch flüssig wird. Das ist ja die Reifeentwicklung. Dann werde ich mal diesen Löffel hier final benutzen und dann noch ein bisschen da auslöffeln. Sehr gut. Und auch mit dem etwas festeren Struktur ist ja noch ein bisschen intensiver. Sehr gut. Ganz da. Wie gesagt, schmeckt super. Schmeckt super zum Wein auch. Und das ist wirklich klasse. Kann man. Mit diesem Käse kann man nichts falsch machen. Also ist auch in Deutschland erhältlich. Kann man also auch kaufen bei den diversen Käseläden. Also eine kleine Torte kostet dann meistens eben bei Amazon, haben wir, glaube ich, geguckt, kostet dann 34 Euro oder so. Also für 500 Gramm, ne? Kann man mal ausgeben und ist das ja nicht dann so schnell weg. Genau. Der hält sich im Grunde ja auch, der bleibt ja dann in dieser Konsistenz. Wollte gerade sagen, ja. Ich dann zwar, aber wenn man also ordentlich verpackt, wie ich ja beschrieben habe, dann ist kann man den auch noch wochenlang essen. Genau. Er bildet dann, wirft dann zwar Blasen auch, weil er weiter fermentiert, aber das ist kein Schaden. Genau. Also sich nicht davon abschrecken lassen, der ist dann nach wie vor gut. Und bei normalen Zimmertemperaturen kann man den eigentlich auch lagern, das ist kein Problem. Ja, natürlich kann man das. Ja, ja. Also ich werde ihn wieder auf dem Balkon tun. Ja, ich glaube es auch. Bin ja nächste Woche nicht da. Und dann werde ich, wenn ich wiederkomme, den dann genießen. Mhm. Genau, also wollen wir weiter zum nächsten Genussmittel übergehen. Genau. Vielleicht eins der bekanntesten, zum ersten Mal hier mit dem Schinken weiter. Ja, dann greif zu. Genau, es gibt ja auf Mallorca, gibt es ja, habt ihr ja schon gesagt, etwa ein paar Schweine. Und zwar nicht die gängigen, normalen Schweine, die wir so kennen. Weil Massentierhaltung auf Mallorca wäre, glaube ich, wirtschaftlich nicht tragbar. Das geht ja nicht, weil die Insel halt klein auch ist. Auch zu klein ist. Und da gibt es das sogenannte iberische Schwein. Ja. Genau. Und das ist in der Darstellung ist es so etwas dunkel. Das liegt daran, weil das Schwein, die meistens dann freilaufend gehalten werden, das sieht man auf Mallorca, gibt es dann so, ja, mit provisorisch mit Stein gebauten Zaun um ein Grundstück herum, wo ein bisschen meistens Olivenbäume draufstehen und ein paar andere Bäume und ein bisschen wildes Gras ist. Und die Schweine werden halt auch mitgefüttert, und zwar mit Eichelmast. Und weil sie halt den Eichelmast essen, bekommt halt das Fleisch so ein leicht nussiges Aroma und eine sehr, sehr dunkle Farbe. Das heißt, das Schwein ist außen nicht nur sehr dunkel, sondern auch das Fleisch des Schweines ist sehr dunkel. Und das wird halt, die essen auch noch genau zu sich noch Kräuter. Dementsprechend kriegt halt das Fleisch einen sehr, sehr leckeren Geschmack. Und daraus wird halt dann der Jamón Iberico hergestellt. Also der iberische Schinken, der sehr ähnlich ist des Serrano-Schinkens. Ja, ist eigentlich eine Unterart des Serrano-Schinkens. Genau. Bloß bedeutend dunkler. Und der wird halt daraus hergestellt, wird dann meistens, muss halt 12 bis 38 Monate reifen und hat dann eine sehr, sehr starke dunkle Farbe und schmeckt natürlich sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und unser Schinkenverbrauch in der Woche ist dann wirklich signifikant. Also wir essen dann die Woche über eigentlich hauptsächlich von... Naja, wir haben am ersten Tag Schinken eingekauft. Das hält dann zwei Tage. Und ich habe, wir hatten etwa so 800 Gramm Schinken. Mhm. Und das war am Sonntag, das war Samstag, dass wir eingekauft haben. Und Sonntag war das schon weg. Mhm. Also, und wir waren zu sechst. Ja. Das sieht man eben, wie der Verbrauch ist. Mhm. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Nur, wir sind eben dazu übergegangen, nicht den Schinken zu nehmen, der von Schweinen ist, die nur diese Eicheln bekommen haben. Ja, sondern eine Mischung. Sondern hier eben, die kriegen Kraftfutter. Also Fabo heißt das. Fabo auf also Jamón de Fabo ist halt das, sind einfach die Schweine, die das Kraftfutter bekommen, weil wir festgestellt haben, dass der geschmackliche Unterschied zu dem, die nur Eicheln bekommen, nicht so groß ist, aber der preisliche Unterschied ist halt riesig. Mhm. Und der Schinken fällt dadurch aus, ich kann ihn nochmal fotografieren, dass da so Salzeinschlüsse sind. Die sehen immer so aus wie kleine Schimmelflecken, ist aber kein Schimmel, sondern Salzeinschlüsse. Und da habe ich ja neulich auch mal den Tweet da verschickt, dass wenn diese weißen Punkte nicht krabbeln, dann sind zum Schinken und alles ist gut. So, ich esse nochmal eine Scheibe, wo wir gerade dabei sind. Und auch wirklich, der ist natürlich sehr fett auch, also nicht unbedingt so gesund, wir haben ja schon gewarnt. Aber eben, das schmeckt natürlich besonders gut zum Wein. Genau. Also auch der ideale Begleiter für den schweren Wein. Also wer auf fettarmen Schinken steht, ist an der falschen Adresse bei dem. Sondern man merkt schon, das ist schon sehr stark marmoriert. Mhm. Der Fettanteil ist schon da. Das trägt natürlich auch zum Geschmack bei. Und hat er doch einen relativ kräftigen, getrockneten Schinken-Geschmack, der wirklich sehr gut ist. Und auch in der Qualitätsstufe, die wir jetzt so als ja, Hausschinken quasi deklariert haben. Wir haben ja auch da einiges durchprobiert, direkt vom Metzger auch und frisch aufgeschnitten und haben da wirklich auch eine ganze Bandbreite, auch preislich mal durchprobiert. Sind wir jetzt wohl im, sagen wir mal, mittleren Segment gelandet. Da ist ich glaube, der Kilopreis ist dann 55,20 Euro. Also schon recht beachtlich. Aber wir hatten auch schon mal welchen, der war schon über 80 Euro das Kilo. Ja. Wo wir gesagt haben, geschmacklich ist der jetzt nicht so, so weit entfernt oder so gut. Teilweise hat man auch Enttäuschung gelitten und sagen, okay, der war eigentlich sehr geschmacksarm. Also war wirklich dann bedeutend fettiger und nicht so intensiv, dass wir jetzt mittlerweile uns so auf 2-3 Marken eingeschossen haben, wo wir sagen, oh ja, die sind sehr gut. Und die Woche. Können wir auch mal abfotografieren. Und über die Woche hin sind wir dann doch wirklich am starken Konsumieren von diesem Schinken und essen uns da auch eigentlich gut satt. Also ich glaube, so die Ratio liegt so bei 80 Gramm pro Tag pro Person. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Das ist halt, ist auch nicht viel. Also so eine Verpackung hat ja 125 Gramm. Das sind auch gerade mal vielleicht, wenn überhaupt, 8 Scheiben drin. Ja. Das ist also für jeden eine Scheibe und dann ist ein teurer Spaß, eine Packung leer. Und das ist schon nicht der teuerste. Also genau. Wie gesagt, der mit den Eicheln, Benjotta heißen die, Benjotta, also mit Benjottas, der ist natürlich deutlich teurer, aber der geschmackliche Unterschied ist nicht so, dass wir glauben, dass es sich für den täglichen Bedarf lohnt. Und, ja. Und hier diese Mischung, die kriegen eben auch noch anderes Futter. Dann ist das, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja, Schinken ist so eine Sache, die wir ja auch relativ viel konsumieren. Und gut, ich meine, der mag jetzt nicht direkt aus Mallorca kommen, nee, aber die Iberico-Schweine sind schon eine mallorquinische Spezialität. Ja, man sieht sie ja auch also relativ häufig. Ja. Das ist auf der Insel sehr präsent. Ist ja auch, es gibt ja diese Berichte, der berühmte Komponist Frédéric Chopin hat ja einige Zeit auf Mallorca verbracht. Ja. Leider an der falschen Stelle, denn er wollte ja vor allen Dingen so ein bisschen Wärme haben wegen seiner Tuberkulose. Und dann war er aber in Valdemosa, wo es so ein sehr feuchtes, also in den Bergen. Also das hätte er doch dann anders machen müssen. Hat ihm auch nicht gut getan, hat ihm auch irgendwie nicht gefallen. Also sein Klavier war dann auch zeitweise nicht da. Und damals flog man ja noch nicht. Man musste also mit der Fähre fahren. Und dann gab es halt von Barcelona tatsächlich eine Fähre. Da aber der Tourismus noch nicht so weit war, war das eine Fähre, die Schweine transportiert hat. Und er musste also auf der Schweinefähre mitfahren. Das hat ihm auch nicht gerade besonders gut gefallen. Wenn da so ein Künstler, ein adliger Künstler kommt und dann auf der Schweinefähre mitfahren muss, das ist natürlich dann nicht so schön. Ja. Aber Schweine sind halt wirklich das Produkt von Mallorca. Man sieht natürlich auch in den Supermärkten, auch wenn es der kleinste Dorfsupermarkt ist, überall hängen dann die Schinkenkeulen quasi von der Wand herunter. Ja. Das heißt, die haben auch meistens auch schon einen Schimmel angesetzt. Das ist ganz normal. Die kann man halt auch da am Stück kaufen und konsumieren und dann natürlich fein und dünn schneiden. Wir sind dazu übergegangen, fertig abgepackt zu kaufen, da der Aufwand mit dem Schneider auch sehr, sehr hoch ist und die dann wirklich so dünn zu schneiden, ist auch wirklich eine Kunst, das muss man auch können. Oder man hat dort so eine Maschine, aber die ist sehr, sehr teuer. Und obwohl ich natürlich schon immer so ein bisschen auch denke, müsste man eigentlich sich mal zulegen, denn man kann die Schinken Beine da auch so richtig mit so einer Tasche direkt kaufen. Da gibt es extra eine Tasche dazu. Also wenn man dann so eine Maschine hätte, wäre auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, zu viel Aufwand und der Transport und so. Also wir kriegen ja solchen Schinken auch hier. Ja. Zwar dann wieder doppelt so teuer, aber man kann ins KDW gehen und nicht mal, also auch in anderen Lebensmittelläden und sicherlich auch außerhalb von Berlin, kann man solchen Iberico-Schinken kaufen. Ja. Der schmeckt dann auch so. Genau, ist natürlich auch logischerweise exportiert, auch in großen Mengen. Also das ist nicht das Problem. Klar. Aber wir haben da schon die lokale Qualität ist da wirklich, also auch preislich halt immer sehr attraktiv. Das heißt, für den Konsum, den wir die Woche über haben, könnte in Deutschland etwas teurer die ganze Sache werden. Ja, ich habe schon mal, dass ich auch Bognotta-Schinken im KDW gekauft, weil ich mir gedacht habe, jetzt leiste ich mir mal was. Da hatte ich halt so ein kleines Paket irgendwie, ich weiß nicht, das waren vielleicht 20 Gramm und 30 Gramm und musste dann da eben schon 12 Euro ausgeben. Aber ja, lecker war's. Mhm. Kann man sich mal leisten für besondere Anlässe. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu was Günstigerem, was aber auch genau. mit Schweinen zusammenhängt. Richtig. Nämlich diese Wurst, die hier auch liegt. Die heißt hier Espedeck. Extra drauf, Sinn-Gluten, Sinn-Laktosa. Sinn-Gluten. Gluten, ja. Sinn-Soja, Sinn-Proteine, den Ecce. Sind Sulfitos. Also ist nichts drin, außer Fleisch. die heißt Espedeck oder auch Fouet. Fouet, ja. Fouet ist eigentlich der gängige Name. Ist jetzt eigentlich keine wirkliche Spezialität aus Vielleicht muss man mal sagen, warum es Fouet heißt, weil es aussieht wie eine Peitsche und ist genau. eine Fleischpeitsche. Eine Fleischpeitsche, genau. Fouet, das Peitsche auf Katalanisch. Und sie kommt eigentlich aus Katalonien, also aus dem nicht im Insel, also Mallorca spricht man auch Katalanisch, aber wie gesagt, das ist nicht das katalanische Stammland, sondern eben Katalonien, vom Festland. Da ist eigentlich das eine Spezialität, aber wird auch auf Mallorca hergestellt und auf dem Markt kann man das auch kaufen. Auf dem Markt gibt es sogar noch sehr viel mehr Varianten dieser Wurst. Die wird halt im Naturdarm hergestellt, die man mitessen kann. Und dieses ist jetzt, die wir hier haben, ist reiner Naturdarm. Kann man auch so essen, ich esse gleich mal. Ja, mit Edelschimmel jetzt außenrum, ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich die Variante mit Kräutern, Paprika, mit Salz, mit so viele verschiedene Variationen, die man diesen Wurst kaufen kann. Wird draußen halt noch eingeschmiert mit verschiedenen Produkten. Also sagte schon, Kräuter, Salz, am häufigsten ist eigentlich, glaube ich, Pimientos. Pimientos. Und Pimientos-Mantel drumherum. Oder Pfeffermantel. Aber das auch mit Knoblauch und so. Auf dem Markt in Cineo, wo wir waren, da gab es ganz, ganz viele. Eigentlich auch nicht ganz wenig. Die haben dann gleich etwas mehr gekostet. Und hier im Supermarkt gab es eine kleinere Auswahl, aber auch sehr lecker und sehr günstig. Also so Wurst so unter 2 Euro. 1,95. Mhm. So eine Peitsche. Also sehr lecker. Das sind wie viel Gramm? 210 Gramm. Okay. Genau. Das ist so eine schöne luftgetrocknete Wurst. Mhm. Typischerweise wird die 4 Wochen, glaube ich, luftgetrocknet. Sehr vergleichbar mit der italienischen Salami. Mhm. Hat also auch einige Fetteinschlüsse, auch etwas größere. Mhm. Ist also der Inhalt ist praktisch sehr grob und durch die Trocknung wird sie halt doch dann sehr, sehr geschmeidig, sehr weich. Das heißt, auch die Einschlüsse werden halt alle sehr, sehr, ja, sehr, sehr angenehm. Meistens eine relativ scharfe Note, die ist sehr stark immer gepfeffert. Das heißt, man merkt es auch beim Verzehr, dass da halt ein relativ hoher Pfefferanteil drin ist. Und ja, ist das... Also ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Dauerwurst, kann man auch lagern. Hier drauf, Mindesthaltbarkeitsdatum ist jetzt hier der 3.7.2018. Und wenn man die halt lagert, also möglicherweise nicht im Kühlschrank, sondern irgendwo, man kann die so aufhängen. Genau, da ist meistens so ein Band dran. Genau, so eine Kordel. Und dann hängt man die auf, und dann lässt man die hängen. Und dann kann man die, wird die halt immer schmackhafter und dünner. Tropft halt Fett drauf, muss man was drunter tun. Und dann kann man die eben lange essen. Aber bei mir wird sie nicht so lange halten, weil die halt sehr lecker ist. Ist sie schnell weg. Und ich habe sie jetzt doch in den Kühlschrank getan, weil, ja, vor allen Dingen deshalb, weil die doch sehr intensiv auch riecht. Ja. Und die ganze Küche roch danach. Ich habe sie am Anfang nicht im Kühlschrank gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, ich packe die unten in diese, in eins der Gemüsefächer. Und dann riecht es nicht so. Ja, ist aber auch eine ganz gängige Spezialität, die du halt echt an jeder Ecke, also du kriegst auch im kleinsten Supermarkt, kriegst du die Wurst, das ist also echt wirklich sehr, sehr gängig und halt auch sehr preiswert. Also gegen natürlich zum Iberico-Schinken ist es quasi so das andere Extrem, die man halt da auch sehr, sehr gut konsumieren kann, die sehr lecker ist. Und passt doch super zum Wein. Passt super zum Wein und auch aufgeschnitten, wenn man die aufschneidet, also auch ein kleines Stückchen, hält die sich auch sehr gut. Also man kennt es ja teilweise, wenn man Wurst aufschneiden lässt, die liegen, dann wird das irgendwie trocken und irgendwie komisch ranzig. Und bei der Wurst ist es gar nicht der Fall oder wenig der Fall, weil die halt wirklich sehr fettig ist. Das heißt, man kann da auch auf Vorrat so ein paar kleine Häppchen aufschneiden und stehen lassen. Dann kann man die einfach so wegschnabulieren. Da ist aber auch nichts dran. Also keine Konservierungsstoffe. Sie ist mir das gerade durch hier. Ist genau aufgelistet, was da drin ist. Doch. Ah, Conservadores. Doch. Noch E326 und E252 müsste man raussuchen. Aber sonst eben nur das Schweinefleisch und Salz und Gewürz, also schwarzer Pfeffer. Also ein richtiges Naturprodukt und lecker. Ja. Genau, und wie gesagt, die haben auch über die Woche konsumieren da auch da einige Würste gehen da dadurch. Man kann das halt auch super zum ein Stückchen Brot nehmen, wenn man möchte, noch mal kurz in das Brot in Olivenöl tunken und dann so zwei, drei Wurststückchen drauf. Ist natürlich eine sehr tolle Sache. Ja, sehr lecker. Ja, also das ist auch nicht die einzige Wurst, die es da gibt. Also es ist eine Spezialität eigentlich von ganz Katalonien. Die ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Also in Katalonien, in Valencia ist sie ein bisschen anders. Auf den Balearen dann wieder etwas anders. Aber natürlich wird die überall in Spanien konsumiert. Mhm. Und übrigens auch in Argentinien steht in katalanischen Wikipedia. Warum auch immer, das war mir gar nicht klar, dass die da auch gegessen wird. Und sie gehört zu einer Wurstart, einer katalanischen Wurstart, die unterschiedlich ist, die es auch in Dicker gibt und so, also gerade auch in Dicker, wenn man den Oberbegriff hört. Der Oberbegriff ist Llonganissa auf Katalanisch. Dann denkt man meistens an etwas dickere Salami. Also Llonganissa ist vielleicht so ein bisschen die Übersetzung von Salami. Und das ist halt hier eine Unterart der Llonganissa. Aber der Stammland der Llonganissa ist halt Aragonien, also praktisch das Festland, was hinter Katalonien liegt. Da ist das vor allen Dingen sehr verbreitet. Also ganz bekannt die Llonganissa de Vic, ist ein Ort dort. Und Fuet ist halt irgendwie, also eine Art eben die so besonders dünn ist. Okay. Ja. Und der Pfeffer gehört unbedingt dazu. Genau, das ist ganz wichtig. Die ist halt sehr pfeffrig, die Wurst. Ja. Und gilt halt wirklich als eine Spezialität. Also hier auf der katalanischen Seite, wenn Fuet steht extra drunter, siehe auch Gastronomia Catalana. Das ist halt wirklich eine Kernspezialität Kataloniens, wenn man so will. Ich das jetzt gerade durchscrolle hier, was da so die Spezialitäten sind. Also ich sehe jetzt gerade nicht die Wurst, aber sie gehört eben unbedingt dazu. Ja. Ja. Das ist so alles, was an festen Spezialitäten wir hier auf dem Tisch mitgebracht haben. Es gibt sicherlich noch mehr. Es gibt auch süße Kuchen. Genau. Maiolkinas sind ja eh allgemein sehr süß. Das heißt, dass die Maiolkina halt gerne auf süße Sachen stehen. Vielleicht ganz bekannt, das sieht man auch an jeder Ecke, ist ja, halt Encemadas ist quasi ein maiolkinisches Gebäck, was hauptsächlich aus Weizen, Mehlstärke, Wasser oder Milch, Zucker, Eiern und Schweineschmalz besteht. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie, bei uns nennt man das so Milchhörnchen, glaube ich. Gell? So von der Konsistenz her sieht es dann so ähnlich aus, wird dann meistens mit Puderzucker dekoriert. Ist halt Fettgebäck. Ist Fettgebäck. Wird in Schweinefett. Genau, braten. Deshalb auch mein Kollege kommentierte, dass man das eigentlich nur essen kann, wenn man einen oberfränkischen Hausarzt hat, der einem selbst große Mengen Schweinefett gern zu erlauben bereit ist. Ja, es ist wirklich sehr fett, hält sich auch sehr lange und gibt es halt ganz typischerweise in so einer achteckigen Schachtel zu kaufen. Ja. In die große Portion und dann isst man davon halt eine ganze Zeit lang. Es gibt es gefüllt und ungefüllt. Und bekommt man quasi an jeder Ecke, also jede Tankstelle hat das, verkauft das. Also ja, das ist wirklich so das ganz gängige Süßspeise auf Mallorca. Genau, aber es gibt noch einen anderen Kuchen, der besonders für unsere empfindlichen Menschen gut geeignet ist. Das ist nämlich der Mandelkuchen, Gâteau heißt der. Genau, Gâteau, wie das französische Wort für Kuchen, nur eben anders geschrieben, G-A-T-O mit einem akuten Akzent drauf. Mhm. Und das wird meistens mit Mandeleis verspeist. Ja. Beziehungsweise es gibt die Möglichkeit auch Mandeleis mit einem anderen trockenen Kuchen, den sogenannten Quartos zu verspeisen. Also Mandeln spielen eine große Rolle auf Mallorca. Und da eben dieser Mandelkuchen, der eben ohne Mehl, also nur aus Mandeln gemacht wird. Also es ist ein Kuchen ohne Mehl, der halt meistens aus, Mandeln, ohne Haut, ganz wichtig. Ja. Natürlich abgeriebene Schale von Zitrone und Orange, weil natürlich Zitronen und Orangen auf Mallorca beheimatet sind. Ja. Also gerade so Soler ist natürlich so die Orangengegend schlechthin auf Mallorca. Solier, genau. Und wir haben auch dieses Jahr ein Haus gehabt, was mitten auf einer Orangenplantage war. Mhm. Das heißt, der Konsum von frisch gepressten Orangensaft war dementsprechend war sehr hoch und auch sehr lecker. Also für unser gemeinsames Frühstück wurde dann morgens immer viel Orangen ausgepresst, um halt da den Orangensaft draus zu haben. Aber auch so die Orangen als Frucht zu konsumieren, waren alle sehr lecker. Und es ist natürlich toll, wenn man einfach quasi aus der Haustür rausgeht und direkt vor einem Orangenbaum steht. Das ist wirklich großartig. Und dann direkt abpflücken kann und dann diese auch zu essen. Wir haben auch Mandarinen gehabt, die waren nicht so lecker, fand ich. Die waren nicht so lecker. Die Sorte war nicht so gut. Aber auch Zitronen. Und wir kochen da sehr viel in diesem Urlaub und finden es natürlich total klasse, dass wir halt dann den Zugriff auf die frischen Orangen da auch diesmal hatten. Ja. Genau, und dieser mallorquinische Mandelkuchen kriegt man halt auch eigentlich in jedem Café. Das ist ganz, verlinkt schon? Ganz typisch. Nee, haben wir noch nicht, sehe ich gerade. Mhm. Ich guck mal, ob ich den finde. Ja, auf jeden Fall ganz großartige Spezialität. Sollte man unbedingt zu sich nehmen. Genau, mal probieren. Ich hab ihn. Hast du? Ihn. Allerdings nur auf Katalanisch, aber ist ja egal. Das ist ein Bild, da kann man sich das vorstellen. Genau, und typischerweise, wenn man ihn bekommt, ist halt eine Kugel Mandeleis dabei. Das kommt praktisch per Default. Bei dem anderen Kuchen ist es ja quasi optional. Ja? Mhm. Aber beim mallorquinischen Mandelkuchen, wenn man ihn bestellt, ist der, würde ich sagen, zu 95,5% hast du da automatisch gleich das Eis mit dabei. Ja, dieser andere trockene Kuchen, der ist auch schlecht zu essen ohne Mandeleis, deshalb braucht man den. Ein Mandeleis ist halt auch typisch wegen der Mandeln. Und wir haben ja auch noch ein kleines Getränk, kann ich schon mal aufmachen hier, wo es auch um Mandeln geht. Also Amelia, die Mandel, mit La geschrieben. Das Tee wird aber nicht gesprochen. Das ist halt so die Frucht schlechthin, deshalb fährt man ja auch nach Mallorca zur Mandelblüte. Genau. Man reist nach Mallorca zur Mandelblüte Ende Februar, Anfang März, weil dann eben erstmal vorher sind ja die Berggipfel weiß vom Schnee und dann ist das Tal weiß von der Mandelblüte, also weiß-rosa. Das ist schon auch sehr eindrucksvoll. Ja, und hier ist wieder so eine blöde Verpackung, die ich nicht aufkriege. Jetzt geht's aber. So, jetzt brauchen wir noch extra Gläser. Ja, ich würde darauf verzichten, erstmal noch wegen dem Wein. Warte mal, ich hole mal Gläser. Ja, wir können auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen von dem Wein trinken. Wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Aus Mandeln kann man natürlich alles Mögliche herstellen. Unter anderem eben auch Likör. Und da gibt's halt diesen Mandellikör. Da gibt's auch verschiedene Möglichkeiten. Da gibt's halt klaren Mandellikör. Der ist so ein bisschen bräunlich. Und dann gibt's eben auch diesen weißen, also Cream steht da extra drunter. Da ist, glaube ich, noch Milch oder so drin. Da müssten wir mal gucken. Wo natürlich auch aus Mandeln so eine Art Mandelmilch herstellen kann, die dann auch weiß ist. Aber der normale Mandellikör ist halt nicht weiß. Deshalb, ja, da ist sicherlich, kann man ja der Flasche nicht entnehmen. Doch, contains milk, genau, doch. Ja, steht drauf. Also das ist dann hier mit Milch nochmal geweißt, aber ich denke, diese weiße Fassung schmeckt mir eigentlich besonders gut, weil die auch nicht ganz so süß ist wie der braune Mandellikör, also durchsichtige Mandellikör. Das ist aber nicht der einzige Alkohol. Also Wein hatten wir schon erwähnt, aber es gibt noch anderes, also die eigentliche alkoholische Spezialität von Mallorca. Sind die Kräuter von Mallorca. Sind die Kräuter von Mallorca, genau. Ja, Herbs de Mallorca steht hier in der englischen Wikipedia. Also katalanische Herbes de Mallorca. Und das ist also ein Kräuterlikör, den man aber auch als Schnaps haben kann. Also es gibt ganz verschiedene Stärken. Man kann wirklich die Stärke der Wahl nehmen aus den einheimischen Kräutern. Und das trinkt man eben als Verdauungsschnaps. Genau. Und hier steht ja sogar 32% aus Juk was ist das? Moment. Da muss ich nochmal genau gucken. Juk Major. Das ist also ein Ort auf Mallorca, wo der hergestellt wird. Und zwar auch gerade da ist eben noch dieser Stärkere hier. Naja, das sind halt wirklich Kräuter, die auf Mallorca verarbeitet werden. Ein bisschen international bekannt ist eine Marke Tunnel, die eben seit 1898 schon besteht. Aber das ist eigentlich der Hausschnaps. Also es gibt den also wirklich in ganz verschiedenen Marken und irgendwie auch zu Hause hat den jeder Mallorquiner irgendwie selbst hergestellt. Man muss ja nur die Kräuter, man muss ja Alkohol sich besorgen und dann da Kräuter reintun. Und genau. Das ist dann auch so, wenn man das kauft, dann gibt es dann auch meistens dann so Flaschen, wo dann auch so Kräuter drin sind. Ja, was sind das für Kräuter? Fenchel ist da besonders, dann natürlich Zitrusfrüchte, weil Zitrusfrüchte jetzt sehr verbreitet sind, zwar von Mallorca auch erst seit der Reblaus. Vorher wurde halt mehr Wein angebaut und das ist dann durch Zitrusfrüchte ersetzt worden. Aber die gehören auf jeden Fall dazu. Kamille, Verbene, Majoran, Minze und Rosmarin. Genau. Das sind so die üblichen Kräuter, aber jeder hat da sein eigenes Rezept. Genau, das sind so. Aber das ist so die Basis. Meistens in der Flasche, wenn du es dir anguckst oder ins Glas machst, ist es halt wirklich sehr grünlich, logischerweise durch die Kräuter. Mhm. Wie du schon sagst, es sind verschiedene Stufen, gibt es von Likör bis zum hochprozentigen Schnaps. Gibt es halt die Variation. Plus, man sieht es, glaube ich, auch so in den ganzen Duty-Free-Shops. Gibt es halt diese Tunnel-Marke, das sind so. Ja. Dieses Glas ist halt auch ganz besonders, weil es so aus so drei quasi aufeinander sitzende Kugeln besteht, die nach oben hin immer kleiner werden. Mhm. Das ist auch so ein ganz markantes Flaschendesign, was man halt kennt. Und dort Anis quasi, ist manchmal noch dabei. Stimmt, Anis. Mhm. Und man das halt dann da so kaufen und konsumieren kann. Mhm. Was man natürlich noch nicht. Kriegt man auch hier. Genau, kriegt man auch hier. Das ist, glaube ich, auch so ein Exportschlager. Was man noch nicht vergessen darf auf Mallorca, ist der Gin. Mallorquinischer Gin. Ja, naja, das liegt nahe. Wenn es Kräuter gibt, dann genau, ist man auch schnell beim Gin. Genau. Und das hat man eben auch schon im 19. Jahrhundert, glaube ich, entdeckt. Und deshalb hat auch der Gin eine gewisse Tradition auf Mallorca. Ja, gibt auch diverse mallorquinische Gin-Sorten. Es gibt so einen ganz gängigen mallorquinischen Gin. Ich weiß nicht, wie er heißt. Da ist so eine Mühle abgebildet. Ach, wie heißt denn der? Ja, such mal. Warte. Das ist, ach Gott. Also jetzt auch kein hochpreisiger Gin. Ach Gott. Wie heißt er denn? Ja, du wirst ihn finden. Hier. habe ich ein, oh Gott, wir werden das ausgesprochen. Ich schick dir mal einen Link, Maha. Du musst mir, glaube ich, da bei der Aussprache mal helfen. Guck mal hier, dein Telegram hast du es. Mhm. Dann schaue ich mal, was du da mir geschickt hast. Ja, da kommt er schon. Ah, der Chorier. Chorier. Allerdings ist Chorier, wenn ich das richtig sehe, gar nicht aus Mallorca, sondern aus Menorca. Also von der kleineren Insel. Okay, von der Nachbarinsel. Also Chorier, ne? In der Tat. Das, genau. Das ist der traditionelle Gin. Und tatsächlich ist es so, dass auch Mallorca mehr noch als Mallorca für die Gin-Produktion bekannt ist. Das war ja auch eine englische Kolonie. Genau. Und da hat man eben auch besonders den Gin hergestellt. Also inzwischen gibt es den auch auf Mallorca, Gin, also wird auch da produziert. Aber dieser Chorier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist aus Menorca. Also von der Nachbarinsel. Genau, stimmt, ist richtig. Ja, aber den kriegst du halt quasi auch in jedem Supermarkt um die Ecke. Ist jetzt kein hochpreisiger Gin, aber halt der typische. Ja. Das, kann man nicht meckern. Mittlerweile gibt es natürlich auch dann durch diese Gin-Kultur auch etwas, sag ich mal, exklusivere Gins auf Mallorca. Mhm. Einer ist, glaube ich, ein sehr bekannter Mallorca-Gin. Ich verlinke den auch mal in den Shownotes. Ja, den Chorigé kannst du auch verlinken. Habe ich schon? Ja. Den habe ich schon. Es gibt einen, der heißt Gin Efa, den meinte ich aber genau, nicht. Genau, Efa ist sehr bekannt auch. Sehr bekannter Gin. Und das Pelrones heißt der, glaube ich. Schick dir mal den Link. Ob ich das richtig ausspreche. Das ist der zweite sehr bekannte Mallorca Gin, weil er auch in einer sehr, sehr blau schimmernden Flasche hat. Man gibt den blauen und den rosa. Das genau. Sind unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Richtig. Wir haben ja nur den blauen probiert. Genau. Ich fand den ja sehr lecker. Andere fanden den zu süßlich. Ja, aber mit dem guten herben Tonic fand ich das aber ideal. Ja, gerade mit dem Tonic passte das sehr, sehr gut. Mhm. Also ich finde den auch sehr lecker. Ich trinke den auch gerne. Mhm. Und das Pelrones, Gin de Mallorca, ja, genau. Und ist auch so in der, sag ich mal, oberen Mittelklasse vom Pricing her. Und ganz, ganz typisch für Mallorca. Ist auch schön, gerade mit Tonic, wenn man das mischen will, weil der diese blaue Farbe hat und der Tonic, so echtes Tonicwasser, schimmert ja auch blau. Ja. Das unterstreicht das noch. Ist eigentlich eine sehr gute Kombination. Also wenn man mixen will und das auch ein bisschen was fürs Auge machen will, passt das sehr, sehr gut. Also bin ich sehr angetan davon. Ja, also ist ein toller Gin, meiner Meinung nach, ist der sehr lecker. Wie gesagt, das ist eine Geschmackssache, andere mögen es halt nicht so. Ich verlinke den auch mal in den Shownotes, dass wir den haben. Naja, der sind halt Zitrusfrüchte enthalten. Mhm. Und das ist halt, gibt halt diesen besonders säuerlich frischen Geschmack eigentlich des Gins. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Das ist auch so meine bevorzugte Art. Also ich mag auch diesen frischen, spritzigen Gin, der mit diesen Zitrusaromen hat natürlich optimal. Ja, sehr, sehr schön. Also kann man wirklich kombiniert. Wirklich und wir halt natürlich auch mit den Orangen, die wir vor Ort hatten, natürlich immer ein bisschen eine Orangenzeste mit reingemacht. Und dementsprechend ist das eine super Kombination. Das passt wunderbar. Da haben wir wirklich gelebt wie Gott in Frankreich oder auf Mallorca, wie man es nimmt. Also es ist dann doch besser vielleicht als in Frankreich. Mhm. Also das ist schon gut. Und jetzt haben wir den Gin, der ist ja eigentlich auch aus Kräutern. Dann gibt es noch ein weiteres Getränk, was ich auch gekauft habe, aber jetzt nicht hier mit habe, weil es dann noch zu viel wäre und weil ich auch noch was zum Verschenken haben muss. Das ist der sogenannte Palo. Haben wir noch gar nicht verlinkt. Palo, nee. Das muss ich gleich mal machen. Was ist das? Kannst du dich erinnern? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Palo, was war ein Palo? Ja, es ist so wenig Aufmerksamkeit auf die guten Sachen. Palo. Ah, doch, ist auch so ein Kräuterzeug gewesen. Nein, nicht Kräuter. Was ist da drin? Der wird mehr als Aperitif getrunken, also nicht als Digestif. Stimmt, den habe ich nicht mitgerunken. Stimmt, ja. Und der besteht, also der ist ein ganz schwarzer Alkohol, gibt es auch in verschiedenen Stärken, also als Likör und eben auch dann letztlich richtig heftig mit 38% oder 40%. Der besteht vor allen Dingen aus China-Rinde, aus dem, die man ja letztlich auch aus dem Chinin, das nennt man ja auch Tonic, genau, macht. Und besteht eben, ist eben entstanden noch in einer Zeit, als man der China-Rinde viele Heilkräfte zugesprochen hat, was insofern auch nicht ganz falsch ist, weil China-Rinde wohl tatsächlich auch sehr antiseptisch wirkt. Naja, aber wenn man das jetzt als Aperitif trinkt, naja, doch, es weckt dann schon ein bisschen den Appetit. Dazu kommt auch oft noch Enzian. Also es ist praktisch China-Rinde und Enzian. Und das stellt man eben so her, dass man eben Alkohol nimmt, bestimmte Stärke, und legt da die China-Rinde und Enzian ein. Und dann, ja, dann gibt die halt ihren Geschmack und vor allen Dingen die Farbe ab, deshalb ist das halt so schwarz. Das entsteht ja so eine schwarze Flüssigkeit. Und wie gesagt, gibt zwischen 25 und 36 Volumenprozent Alkohol, je nachdem. Und das ist halt auch ganz, eine ganz wichtige Spezialität. Palo-Likör als Aperitif getrunken. Schmeckt gewöhnungsbedürftig, ja, muss man sagen. Auch nichts für Einsteiger, sondern. Nichts für Einsteiger. Aber, also, es hat den Effekt, dass man tatsächlich Hunger bekommt. Es gibt von Tunnel allerdings auch das Ganze nochmal mit so ein bisschen wie Baileys. Das heißt dann Tunnel Cream mit Palo. Also, das ist dann, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen so Lakritz-mäßig. Holzig, aber also es ist schon auch eine interessante Sache. Also ich mag das schon. Habe ich auch gekauft. Ja. Das kann man natürlich auch mischen. Palo und Kräuter. Und dann hat man das, was dann auch als Mesclat bezeichnet wird. Das gemischte wörtliche katalanisch. Ja, das ist auch, dann trinkt man eben eine Mischung aus beiden. Ja, und die Hermes, das muss man auch noch sagen, gibt es in zwei Ausrichtungen. Die gibt es in süß. Genau. Hermes Dolls. Und es gibt dann die auch nochmal als, also nicht süß, dann Hermes Circus oder Hermes Turk, katalanisch, auf Mallorquinisch, Dialekt. Ja, kann man sich also aussuchen, wenn man es etwas süßer haben will, dann nimmt man halt die süße Variante, und wenn man es etwas herber haben will, die herbere Variante. Oder gibt es dann schon gute Möglichkeiten. So, ich glaube, wir haben die wichtigsten Spezialitäten durch. Ja, würde ich sagen. Also, oder fällt dir jetzt noch irgendwas ein, was wir erwähnen müssen? Warte mal. Aber wir müssen noch wie heißt das? Mandellikör mit Sahne hier probieren. Oh, das ist jetzt schlecht, weil da noch so das Plastik drum ist. Das muss ich nochmal abmachen. Guck auf, was noch so mir noch einfällt als Spezialität. Gut, natürlich haben sie auch eine Kaffeekultur. Naja. Ja, also auf der Insel geht's noch, so Festland Spanien so etwas besser, aber auf Mallorca entstehen jetzt auch immer mehr Kaffeeröstereien, die da eine gewisse Kaffeekultur auch. Ja, weil in Spanien das mit dem Kaffee nicht so weit her ist. Das ist ja immer, also eigentlich, wenn man auf die Iberischen Halbinsel guten Kaffee haben will, dann eher in Portugal. Ja. Und nicht so sehr in Spanien. Und aber jetzt fangen halt jüngere Leute an, das auch in Spanien umzusetzen. Und das passiert nun auf Mallorca. Denn die traditionelle Kaffeekultur in Spanien ist eben auch eine, wo man nicht nur reinen Kaffee nimmt, sondern dann auch andere Sachen drunter mischt. Also den Kaffee streckt in gewisser Weise. Und das ist natürlich nicht so schön. Genau, das ist so. Also Wir haben da jetzt auch einige Plätze, wo man auch mal einen vernünftigen Kaffee bekommt, weil das ist auf Mallorca, wenn man in so ein Standard-Café geht. Dann lag. Nee, ich wollte keins, danke. Was, keins? Wie, nee. Das trinke ich jetzt alleine. Ja. Hätte ich es auch nicht mitbringen müssen. Naja. Ist mir jetzt doch zu süß. Ach, der ist doch gar nicht. Du hast den schon verweigert auf Mallorca, ist mir aufgefallen. Dann war es wirklich lecker und gerade in dieser Variante mit der Milch gar nicht so süß. Also ich trinke jetzt was. Ah, riecht super nach Mandeln. Sehr schön. Und da kommt kein Baileys mit. Nee, das ist eine ganz andere Qualitätsklasse. Allerdings, weil man das Mandelaroma so schön durchschmeckt. Ja. Genau, und daher ist es mit der Kaffeekultur hier und da nicht ganz so optimal. In so einem Standardcafé ist halt der Kaffee gewöhnungsbedürftig. Ja. Ich kann nicht bloß an den Kaffee auf dem Markt erinnern. Mhm. Wenn man das so als Kaffee-Mischgetränk versteht, dann ist es zu akzeptieren, aber was man so bei uns als weitläufig als guten Cappuccino oder Latte Macchiato bezeichnet, ist das dann doch etwas weit entfernt. Das kommt aber auch durch den deutschen Einfluss auf Mallorca. Es gibt halt Cappuccino, diese Kette, so eine Kaffeekette, die aber auf Mallorca auch den Anfang genommen hat, die eben auch amerikanische und deutsche Kuchenkultur so ein bisschen da verbreitet haben. Das ist schon sehr schön. Und was ich sehr empfehlen kann, ist die Cappuccino-App. Ja. Das ist nämlich eine Musik-App. In den Cappuccino-Filialen gibt es so Launch-Musik und die kann man auch hören mit einer App, der Cappuccino-App unter iOS und Android. Kann ich nur empfehlen. Können wir mal verlinken. Das ist ganz tolle, entspannte Kaffeehausmusik, ja? So ein bisschen, ja. So ein bisschen in modern, also es ist nicht so traditionell, sondern in modern. Und die haben halt auch Mallorca auch wirklich schöne Cafés. Wir haben es, glaube ich, einige besucht, schon nicht alle. Ja, haben quasi auf der Liste fast alle durch. Natürlich, das Schöne ist bei diesen Cafés, dass die auch an sehr, sehr schönen Orten immer liegen. Also denen ist halt das Ambiente und die Lokation halt doch sehr, sehr wichtig. Und entsprechend kann man halt auch dann tolle Sachen sehen, die man halt so sicher in diese Cafés bewegt. So, ich kann das hier verlinken, jeweils für App, für iOS und Android. iOS und Android. Genau, und man kann auch CDs dort kaufen, das gibt's auch. Ja, aber CDs, wir brauchen nur CDs, das ist irgendwie vorbei. Man kann halt irgendwie das dann mit der App auch toll streamen, da gibt's drei Sender immer, gell? Das heißt immer, irgendwie heißt das Affinity und ich weiß gar nicht, wie die drei Sender heißen, halt auftritt und so. Ganz entspannte Musik. Sehr entspannte Musik. Also ich bin da wirklich, man braucht eigentlich nichts anderes. Ich kann mein Spotify-Abo da kündigen, glaube ich. Also ich höre es häufig jetzt auch nochmal nach Mallorca. Nach dem Aufenthalt. Ist das wirklich, ja, toll. Ja. So, dann habe ich das auch verlinkt. Da kann man jetzt nicht mehr meckern. Wir haben also für beide Plattformen das jetzt hier angegeben. Ja. Gut. Also ein Besuch auf Mallorca empfiehlt sich immer. Das Wetter ist schön. Gerade so in der Nebensaison ist es angenehm, weil dann nicht so viele Touristen da sind. Gut, ein paar Radfahrer sind immer unterwegs. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man mit dem Auto fährt. Ja, die Radfahrer haben ja auch Mallorca auch extrem viele Rechte. Also es ist ja, dass die ja besonders da quasi geschützt sind, als geschützte Spezies auf der Straße. Ja. Und ansonsten, also wie gesagt, in der Nebensaison sehr angenehm, sehr schöne Landschaft. Gerade die Berge sind toll. Ich meine, Deutsche halten sich gerne am Strand auf, aber das Landesinnere ist eigentlich viel, viel schöner. Ja. Und wenn man auf den Bergen ist, hat man immer den Blick schön frei und am Ende ist dann immer das Meer und das ist dann schon auch nett. Ja, vor allem die Insel ist nicht so groß, das heißt, man kann sich da wirklich auch problemlos fortbewegen. Das heißt, man ist halt überall schnell. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man da jetzt große Distanzen zu bewältigen hat, sondern ist dann wirklich überall relativ schnell. Also ich sag mal so, in 2 Stunden ist man irgendwie durch die Insel durchgefahren. Ja, also es ist jetzt nicht so riesig. Aber dennoch hat sie halt sehr, sehr tolle Plätze, wo man halt das Land sehr genießen kann und auch die lokalen Spezialitäten. Und wenn man sich von den ganzen Touristen Hochburgen halt fernhält, hat man natürlich auch noch dann schöne mallorquinische Landschaften, Restaurants und typische Cafés und den typischen Lebensstil. Das ist dann auch dann doch noch auf dieser Insel erhalten, trotz halt des Massentourismus in der Hauptsaison. Das ist eigentlich gut gelungen, weil doch auch sehr viel Ursprüngliches noch erhalten ist. Also der Massentourismus ist natürlich ein Problem, aber der Massentourismus ist natürlich, konzentriert sich an bestimmten Orten und ist auch zu bestimmten Jahreszeiten da. Also jetzt in der Vorsaison oder später noch in der Nachsaison kann man sich ruhig dahin trauen. Hätte ich früher auch nicht gedacht, aber es ist wirklich so, also man sollte Mallorca nicht unterschätzen. Also es ist wirklich toll. Ja. Ja, nächstes Jahr wird es aber eine neue Lokation geben für den. Ja, müssen wir mal sehen. Ob es da. Ist da einiges Ambitioniertes geplant. Mhm. Ja. Und naja, wir waren jetzt viermal auf Mallorca. Ich meine, es ist schön, wenn man sich auch auskennt und so und weiß, wie man wo einkauft. Aber man möchte ja ab und zu auch mal was Neues erleben. Und wenn alles klappt, wollen wir möglicherweise nach Martinique. Mhm. Muss man mal sehen. Ist natürlich ein größerer Aufwand, längere Flugzeit, alles viel teurer. Also der Flug schon, aber möglicherweise auch der Aufenthalt. Aber das Schöne ist eben, deshalb finde ich es halt so faszinierend, das ist halt Europa. Mhm. Und ich finde es immer gut, wenn man halt wirklich auch diese Möglichkeiten hat, mit Euro zu bezahlen und Geschäfte vorfindet, die man kennt und auch weiß, wie es geht, wenn halt die heimischen Gesetze da irgendwie auch gelten. Also das ist schon nochmal ein großer Vorteil. Ja. Also ich würde jetzt ungern in so ein afrikanisches Land, wo man eigentlich wirklich hingehört, wo man sich auch immer fragen muss, beutet man jetzt die Leute aus oder so, und dann wird man über den Tisch gezogen. Also das ist alles unangenehm. Und es gibt eben da Möglichkeiten, wo man halt tatsächlich ja in einem europäischen Land ist und trotzdem im Warmen. Das gilt natürlich sicherlich für Mallorca schon, noch mehr für die Kanarischen Inseln oder auch Madeira. Aber es gibt eben sogar Europa noch in der Karibik. Ja. Das sollte man vielleicht mal ausprobieren. Also ist jetzt so eine Planung, die noch nicht sehr konkret geworden ist. Aber wir müssen dann mal sehen, was sich machen lässt. Und ist natürlich dann auch interessant für den Genussgast. Genau. Ich werde wieder was mitbringen. Mhm. Und das wird hoffentlich nicht nur Rum sein. Ja, Rum sowieso. Mhm. Das ist ja einer der Gründe. Ich bin ja auf die ganze Sache gekommen wegen unseres Rum-Interesses. Und wenn man halt dann sich für Rum interessiert, stellt man fest, daher gibt es den Rum Agricole. Und der kommt eben da und daher. Und dann möchte man sich das gerne auch mal anschauen. Mhm. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns noch unseren Hörern noch sich zu bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, ja, im Chat war jetzt niemand mehr. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob es da irgendwelche Fragen. Wir freuen uns ja auf Kommentare, Fragen, Blogposts, Twitter und so weiter. Anfragen jederzeit gerne. Mhm. Und genau, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. So, das Recording kann man ausschalten.